Tja, Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Ihr könnt mich hier ganz einfach anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Meine Telefonnummer 0180 5678 111. Ich bin gespannt, und wir alle wahrscheinlich jetzt, auf Christian, 22 Jahre alt. Hi. Hi. Christian, dein Thema. Ja, mein Thema. Also mir ist vor 4 Tagen was ziemlich Heftiges passiert, Persönliches. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin Callboy, also ich bin schwul, 22, ich bin Student und versuche mir halt nebenbei Geld zu verdienen. Was studierst du? Ich studiere Betriebswirtschaft. Mhm. Und wie lange arbeitest du als Callboy schon? Seit 2 Jahren. Ja. Und ja, das ist eigentlich nicht unbedingt was Außergewöhnliches, auf jeden Fall. Ich mache halt nur Haus- und Hotelbesuche und vor 4 Tagen hatte ich dann halt wieder einen Kunden, einen Hotelbesuch. Ich habe mir da nichts bei gedacht und bin halt zum Hotel gefahren. Ja, und die Tür geht auf und mein Vater steht vor mir. Mein eigener Vater. Hattest du mit ihm telefoniert vorher? Ja. Und ihn nicht erkannt an der Stimme? Nee. Also wir haben seltenen Kontakt, also was heißt selten, also ich wohne nicht mehr zu Hause. Und bist du denn bei deinen Eltern aufgewachsen? Ja, ich bin dort aufgewachsen. Mhm. Aber ich habe auch nie damit gerechnet, dass... Ja. Und wie lange, wie oft besuchst du deine Eltern? Naja, 2-3 Mal im Monat vielleicht. Und dann erkennst du die Stimme deines Vaters nicht und dein Vater deine Stimme nicht? Naja, am Telefon, ich weiß nicht. Naja. Also ich würde die Stimme meines Vaters am Telefon erkennen. Auch in der Situation? Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Weil du gar nicht damit rechnest, dass er da anruft. Nein. Mhm. In meinen kühnsten Träumen hätte ich da nicht mit gerechnet und andersrum er auch nicht, weil er weiß auch noch nicht mal, dass ich schwul bin. Die Tür geht auf und dein Vater steht vor dir, der du als Callboy arbeitest. Und was passierte dann? Ja, wir haben uns angestarrt. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Das war wie ein Horrorfilm, ich weiß nicht. Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Mir ist fast schlecht geworden. Dann bin ich halt weggerannt. Nichts gesagt? Nein. Hat er was gesagt? Er hat auch nichts gesagt. Also ich denke mal, ihm ging es ähnlich, weil mir war die Kehle wie zugeschnürt. Ich weiß nicht. Und seither ist irgendetwas geschehen? Hast du... Nein, seither nicht. Das ist jetzt 4 Tage her und... Er hat dich nicht angerufen, privat? Hm. Du auch nicht? Ich auch nicht. Ich trau mich nicht. Ich weiß beim besten Willen nicht, was ich machen soll. Ich habe noch 2 jüngere Geschwister und meine Eltern sind... Ich dachte, dass sie glücklich wären und... Die sind es eigentlich auch, kann ich so sagen, aber... Was ist das nicht, Schlimme? Dass meine Mutter davon was weiß. Das, was ist das Schlimme für dich daran? Das Schlimme, ja. Dieser Zwiespalt, einerseits schäme ich mich halt so für mich, dass ich meinen Körper verkaufe vor meinem Vater, weil das ist ja schon irgendwo verwerflich, oder was heißt verwerflich, aber ich bin der eigene Vater und genauso hätte ich nie damit gerechnet, dass er solche Dienste dass er überhaupt meine Mutter betrügt und dann noch mit Jungs, mit Männern. Schämst du dich denn generell wegen deiner Nebenbeschäftigung? Aufgrund deiner Neben... Also generell nicht. Also mein Freundeskreis weiß Bescheid. Und nur halt vor meinen Eltern, weil ich bin auch... Warum wissen deine Eltern noch nicht, dass du schwul bist? Ich bin relativ konservativ erzogen worden und... Die Möglichkeit, also da wurde nie drüber gesprochen, oder? Das würde meine Eltern schockieren, und dann wäre ich unten durch, wenn die das wüssten. Was hast du denn jetzt vor? Irgendwas muss ja geschehen, irgendwie muss es ja weitergehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich überlege halt, ob ich meinen Vater halt unter 4 Augen ansprechen soll und wenigstens vielleicht meine Mutter aus dem Spiel lassen kann. Mhm. hielt ich für das Klügste, Christian. Das würdest du gut finden? Ja, auf jeden Fall, dass du mit deinem Vater alleine erstmal sprichst. Ja, ich bin noch ziemlich am Ende, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil... Wie sah denn sein Gesichtsausdruck aus, als er dich erblickte? Ja, auch versteinert. Ihm ist die Kennlade runtergefallen. Weil das ist ja auch eine Situation. Also was ich wirklich nicht, eigentlich doch nicht verstehe, ist, dass ihr euch nicht, dass ihr beide euch offensichtlich nicht erkannt habt am Telefon. Aber nun denn. Ich denke mal, ich weiß nicht, also wenn ich nicht halt weiß, dass ich gehe ans Telefon und nach zwei Worten weiß ich, worum es geht. Also auf dem Handy und dann, da ist der Anfang sowieso nicht so besonders und dann, sag ich mal, dann schalte ich ab. Dann Was hattest du eigentlich mit ihm besprochen? Was sollte passieren? Habt ihr über Einzelheiten gesprochen am Telefon? Über Einzelheiten nicht, aber es war schon klar. Ich sollte halt ins Hotel kommen und meine Anzeige ist eigentlich auch eindeutig. Wie viel hättest du von ihm genommen, wenn es denn nicht dein Vater gewesen wäre? 500 Mark. 500 Mark? Für wie lange? Das ist dann nicht dann in seinen Händen, sag ich mal. Nicht unbegrenzt, aber schon... Eine und was, was um welche Dienste umfassen diese 500 Mark? Die umfassen dann nicht, sag ich mal, so gut wie alles. Wo sind deine Grenzen? Na, also, im Sadomaso-Bereich, sag ich mal. Sadomaso oder ungeschützt. Sowas. Christian, ruf den Vater an, triff dich mit dem und rede mit dem unter vier Augen. Und dann überlegt gemeinsam die weiteren Schritte, was auch die Mutter und was die Familie angeht. Finde ich den richtigen Weg erstmal. Okay? Alles Gute. Danke. Tschüss. Nicole ist dran und Nicole ist 22. Ja, hi, Junge. Nicole, hi. Hallo, mein Thema ist Betrügen. Betrügen? Ja, und zwar habe ich letztes Jahr im Mai meinen damaligen Verlobten, jetzigen Ehemann betrogen mit einem anderen Mann. Und wie ist es dazu gekommen? Mein Mann, der war für längere Zeit bei einem Bekannten und ich habe mich dann halt irgendwie so alleine gefühlt und das ist ein Freund von uns beiden. Ja, und dann ist es irgendwie halt dazu gekommen, der war abends bei mir und dann haben wir auch ein bisschen Alkohol getrunken. Ja, und irgendwie sind wir dann auch zusammen halt im Bett gelandet. Ja, und dann habe ich das meinem Mann nach längerer Zeit gebeichtet, weil wir im letzten Jahr halt im Juni heiraten wollten. Und er sagt immer nur, du hast dich verändert, was ist los? Habe ich gesagt, ja, so und so, ich habe mit einem besten Freund geschlafen. Meinte, toll, was soll ich jetzt machen? War halt sauer, ist wieder zu seinem Bekannten gefahren. Und dann haben wir uns halt nach zwei, drei Monaten wieder vertragen, sind wir wieder zusammengekommen. Und er sagte halt nur mal zu mir, du hast abgenommen, du siehst so ganz schlecht aus, geh zum Arzt. Das habe ich dann halt bis nach unserer Hochzeit rausgezögert. Ich bin dann im Dezember nach dem Arzt gegangen, letzten Jahres. Hab dann alle möglichen Bluttests machen lassen. Und im Januar riefen sie mich dann an, ich soll doch bitte in die Praxis kommen. Und dann habe ich gesagt zu meinem Mann, komm mit, alleine will ich da nicht hin. Ich weiß nicht, was da ist. Und da sagte meine Ärztin mir dann halt, dass ich HIV infiziert bin. Ja, und dann war ich halt so geschockt, dass ich mit meinem Mann aus, aus dieser Praxis rausgerannt bin. Und halt zwei Tage nur durchgeheult habe. Weil damit hätte ich nie gerechnet, weil das hat er uns auch nie gesagt, dass er so krank ist. Ich glaube, dann wäre es nie ungeschützt so weit gekommen. Und das große Problem daran ist jetzt, ich bin von meinem Mann im zweiten Monat schwanger. Und habe halt zu meinem Mann gesagt, das Baby werde ich, egal was passiert, auf die Welt bringen. Wie hat sich dein Mann denn dazu geäußert, in dieser Situation? Nicole? Hallo? Nun ist er weg. Nicole, hi, hallo? Carla. Machen wir weiter mit Carla, 39 Jahre alt. Ja, hallo. Carla. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Was ist dein Thema? Guten Morgen vielmehr. Ja. Du sprichst sehr leise. Ich kann dich sehr schlecht nur verstehen. Du wirst mich gleich wunderbar hören. Ja. Leg mal los, was ist dein Thema? Ja, ich möchte darüber sprechen, Prostitution ist illegal und dass man Sozialhilfe bekommt, ist auch nicht so in Ordnung. Und ich war in beiden Situationen. Und darüber würde ich mich gerne mit dir unterhalten. Ich habe hier auf meinem Computer in Klammern stehen Harlekin. Ja, was? Genau. Das ist der Club, wo ich im Moment arbeite. Bist du im Moment, also wir treffen dich mitten bei der Arbeit quasi. Genau. Beschreib mal das Umfeld, das Ambiente, aus dem du da telefonierst. Ja, das ist ein Einfamilienhaus mit oben einem großen, wie nennt man das, ein riesengroßes Zimmer, so 100 Quadratmeter, sehr hübsch eingerichtet, mit Bett, Couch, Video, Fernseher, allem, was dazugehört. Unten im Keller ist ein Zimmer, ein Studio, eine Sauna. Dann geht's weiter im Erdgeschoss. Da ist also der Clubraum, die Küche, nochmal ein Zimmer und der Umkleideraum. Und im Moment befinde ich mich im Bad. Im Bad? Warum im Bad? Ja, weil ich dachte, die Nicole spricht noch länger mit dir. Ja, das ist irgendwie die Leitung weggebrochen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen. Ja. Aha. Das heißt, du hast heute Abend auch schon deine Freie gehabt? Nein, heute bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht, aber sehr ruhig heute bei uns. Wir haben sehr viel gearbeitet heute. Wir haben dekoriert für morgen, Karneval. Geputzt, was ja auch dazu gehört, da wir keine Putzfrau haben. Und heute Morgen waren wir zum Beispiel auch noch beim Arzt. Warum? Das heißt also, ich bin seit 8 auf den Beinen. Arbeiten tun wir von 12 mittags bis 12 nachts. Wobei wir halt immer ein bisschen länger draußen Licht anlassen. Für die halt noch eine halbe Stunde später kommen. Also es könnte sein, dass heute Nacht doch noch jemand vorbeikommt. Ja, das ist schon passiert. Um 1 ist halt jemand gekommen. Ja. Und das kann sich dann auch bis 4, 5, 6 morgen früh hinziehen. Kann man denn sagen, dass das so ein kleines Bordell ist, in dem du arbeitest? Ja, genau. Kann man sagen so, ne? Also ist es kein Swingerclub, sondern ein wirkliches Bordell? Nein, richtig, ja. Ja. Wie viele Frauen arbeiten da? Im Moment sind wir nur zu dritt. Nur zu dritt? Ja. Und wie seid ihr organisiert? Gibt es dann auch noch einen Boss da? Oder wie geht das? Nein. Ja, es gibt zwar eine Frau, der das Geschäft gehört, das heißt, die hat das Haus gemietet, eingerichtet, ist für alles verantwortlich, was Getränke angeht und Inserate und, naja, halt für Wäsche und. Und das ist aber mehr Freundin. Mehr Freundin. Ja. Wie lange, du bist 39 Jahre alt, wie lange bist du in dem Job schon? Ich habe angefangen mit 17. Mit 17 Jahren? Das ist ja eine lange Zeit jetzt. Ja. Und wie lange willst du es noch machen? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt erst wieder fest im Job seit 4,5 Monaten. Aha. Wie lange hast du ausgesetzt? Ich habe vorher 10, 11 Jahre nichts gemacht. Was heißt nichts? Gar nichts? Oder irgendwie Hausfrau und dann war ich mal ein paar Jahre selbstständig. Ich kann dir ja vielleicht mal ganz kurz erzählen. Also mit 17 habe ich angefangen, weil ich halt keine Lehrstelle bekommen habe. Du kennst das Pubertätsproblem. Bei mir war das sehr spät. Ich wollte Abi machen, hatte aber nicht die Qualifikation, weil wenn du das auf von der Hauptschule anfängst, in Richtung Abi zu starten, brauchst du immer einen gewissen Zensurendurchschnitt. Den hatte ich nicht, dann wusste ich erst nicht, was ich für eine Lehre machen sollte. Und als ich mich entschieden hatte, ich wollte also mal Modezeichnerin werden, dann habe ich keine Lehrstelle bekommen. Das heißt also, man muss erst eine Schneiderlehre machen und anschließend wäre ich zur Modefachschule nach Düsseldorf gegangen. Das hat also mit der Lehre schon nicht hingehauen und ich war in einem Kinderheim über 2 Jahre, also von... Also du bist dann in das Milieu schon so reingerutscht? Bitte? Du bist dann in das Milieu da so reingerutscht, kann man... Nein, das kann man nicht so sagen, weil ich war eigentlich im Glauben, ich werde in der Hochzeitsnacht entjungfert und ich bin durch meine Mutter in das Milieu. Durch die Mutter? Ja, weil ich halt keine Arbeit bekommen habe. Wie ist deine Mutter auch? Lehrstelle. Ist deine Mutter auch Hure? Nein, so wie ich weiß, war sie es nicht. Wie hat sie dich denn dann da reingebracht? Mir wurde halt erklärt, ich arbeite in einer Raststätte, ich trage keine Kleidung mehr von C&A oder ähnlichem, sondern trage Modellkleider, arbeite in einer Art Gaststätte und da kommen Männer rein und die fragen, was ich trinken will. Und ich sage halt immer nur Piccolo. Mhm. Und ja, so war der Anfang. Dann irgendwann... Hast du gemerkt, dass du nicht nur immer Piccolo sagen musst? Ich habe mir da nicht so meine Gedanken drüber gemacht. Also ist ja schon ungewöhnlich, dass die Mutter so ein Mädchen da reinzieht, ne? Ja, gut, aber es ist halt so, meine Mutter hatte, ich bin Mischling. Mhm. Das hat mein Vater, ist Amerikaner, Farbiger. Mhm. Und von Anfang an hatte meine Mutter mit ihrem Umfeld, also mit ihren Mitmenschen, sehr viele Probleme wegen mir. Mhm. Sie war die Negerhure, ich war der dreckige Neger. Mhm. Auf dem Jugendamt, weil irgendwann muss man ja zum Jugendamt, wenn man ein uneheliches Kind auch noch in der Zeit hat. Dennoch ist es natürlich ungewöhnlich, dass die Mutter das Kind halt da reinführt. Es war vieles in meinem Leben ungewöhnlich und Karla, jetzt werde ich nicht fertig. Ja, jetzt rollen wir die Sache nochmal auf. Mir ist noch nicht ganz klar, warum du mich angerufen hast. Ja, weil ich einfach nicht weiß, es gibt ja so viele Talkshows und gerade in den letzten Wochen oder auch vorher schon habe ich verstärkt mitgekriegt, so die Antipathie gegen Sozialhilfeempfänger. Mhm. Und für mich war das also vor 3, 3,5 Jahren, es war also fürchterlich, zum Sozialamt zu gehen. Mhm. Und zu sagen, ich kann für mich selbst nicht mehr aufkommen. Mhm. Aber das war zu der Zeit, als du nicht als Hure gearbeitet hast? Nein, da habe ich nicht gearbeitet. Mhm. Da war ich ganz solide, ganz normal. Mhm. Und habe dann nach circa einem Jahr, anderthalb, mich entschieden, vielleicht doch wieder den Job zu machen, weil ich überhaupt nicht zurechtkam. Mhm. Weder mit dem Geld noch mit den Lebensumständen. Und ich wusste, es wird auch keine Arbeitsstelle oder so weiter für mich geben. Und es war halt sehr schwierig für mich wieder einzusteigen. Mhm. Weil ich habe natürlich vor 10, 11 Jahren ganz anders ausgesehen als heute. Auf jeden Fall, du bist jetzt wieder eingestiegen. Du brauchst keine Sozialhilfe mehr. Nein. Du verdienst wahrscheinlich eine ganze Menge, ein gutes Stück Kohle in der Zeit, ne? Gehe ich mal von aus. Es geht. Und die Perspektive sieht... Jetzt hast du gerade abgezogen. Nein. Nein, das kluckert so im Hintergrund. Und du willst es eine ganze Weile auch machen, noch. Ah, ich denke schon, ja. Weil ich im Moment gar keine andere Möglichkeit habe. Also ich fand es ganz nett, mit dir zu plaudern. Mir ist zwar immer noch nicht ganz schlüssig, warum wir geplaudert haben, aber es ist wurscht, es war sehr schön. Eigentlich, weil ich die Meinung der Menschen wissen will, was sie denken. Also für mich habe ich entschieden, es ist besser, wieder anschaffen zu gehen. Ja, als den Sozialhilfe zu empfangen. Die Leute sind halt gegen Prostituierte und die Menschen sind halt gegen Sozialhilfeempfänger. Ich danke für deinen Anruf, Karla. Darf ich noch ganz kurz von Christian was sagen? Ja, bitte. Ich glaube, Christian war der erste Anrufer. Ja. Ich denke, er möchte, dass seine Eltern akzeptieren, dass er schwul ist und als Callboy arbeitet. Und vielleicht sollte er auch die Neigung seines Vaters akzeptieren. Mhm. Klar, aber hier geht es ja nicht nur um die Neigung, sondern eben auch darum, dass der Vater fremd geht, ne? Und die Mutter betrügt und... er ein Doppelleben führt. Das ist ja doch kompliziert. Das geht ja nicht nur... Ja gut, aber man weiß nicht, was die Mutter besser verkraftet. Mhm, ja. Okay. Ja, kann sie die Wahrheit verkraften? Mhm. Oder ist es besser, das heimlich zu machen? Mhm. Karla, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Erwin. Und Erwin ist 53 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, also du hattest letzte Woche in deiner Sendung eine Person gehabt, wo der Bruder sich vom Balkon oder erschossen hat, der bei den Zeugen Jehovas war. Genau, ja. Ich glaube Freitag war das. Ja, genau. Ja. Hab das also mit Spannung verfolgt. Mhm. Und ich kann das also nur bestätigen, dass Leute zu solche Sachen neigen. Mhm. Das heißt... wenn die aus diesem Sektenkreis, aus dem Teufelskreis nicht alleine rauskommen, und das haben die also sehr schwer. Mhm. Hast du denn in deinem näheren Umfeld jemanden, bei dem du das so beobachten kannst? Ich habe selbst in der Sache mal recherchiert und war auch tätig. Das heißt, du warst mal in einer Sekte? Richtig. In welcher? Bei den Zeugen Jehovas. Bei den Zeugen Jehovas. Wie lange warst du da? Ich war circa ein halbes Jahr. Das ging aber mehr oder weniger, ich kann es ruhig sagen, ich habe da dienstlich zu tun gehabt. Was heißt das? Ich habe ein Mädchen rausgeholt aus der Sekte. Also das war eine Scheinmitgliedschaft oder wie? Ja, genau, so kann man sagen. Ja, man geht hin, man meldet sich an und man wird auch gut aufgenommen. Und was war das für ein Mädchen? War das eine Verwandte von dir? Nein, nein. Da ist jemand an mich herangetreten, ob ich das machen will. Wie, einfach so an dich herangetreten? Ich habe eine Detektei. Ach so, du bist ja ein Detektiv. Ja. Ach so, ja, das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Ja, und... Dann hast du dich eingeschmuggelt, eingeschleust zu den Zeugen Jehovas. Richtig. Ja, und hast erstmal alles so mitgemacht. Ja, gut, einmal aus Interesse. Mhm. Und ich musste ja, nachdem ich ja wusste, wo das Mädchen war, musste ich ja an das Mädchen herankommen. Mhm. Denn ist ja nicht einfach, dahin zu gehen, das Mädchen jetzt einfach rauszuziehen. Ja, ja. Zu anderen war ich auch ein bisschen neugierig über Sekten, wie die arbeiten. Aber was war denn für dich das, wenn du ein halbes Jahr dabei bist oder warst, hast du ja schon ganz schön Einblick genommen. Ja. Was war für dich das Erschütterndste oder das negativ Beeindruckendste, was du da miterlebt hast bei den Zeugen Jehovas? Also was ich miterlebt habe, ich will jetzt nicht in Details reingehen. Was ich erlebt habe, also ich konnte keinen freien Schritt machen, denn wenn ich abends, also du hast ja deine Freiheit, du kannst nach Hause gehen, du machst dein Seminar wie normal, nur wenn du dann hinkommst, dann heißt es, du warst doch gestern Abend in der Kneipe da und da. Ach. Der Satan hat dich gesehen. Ja, der Satan hat dich gesehen. Du bist ein Satan, ne? Ja. So, und dann kriegst du schon mal die erste Verwarnung. Wenn das sich dann wiederholt, dann kriegst du die zweite Verwarnung. War das denn ein Zufall, dass man dich dann gesehen hat? Oder hattest du den Eindruck, dass man dich eigentlich beschattet sogar? Also zum ersten würde ich sagen, dass ich erstmal daran gedacht habe, naja, war ein Zufallstreffer oder man hat eben jetzt gezielt mal dich ausfragen wollen. Mhm. Ja? Mhm. Das wiederholte sich ja ständig. Mhm. Und da merkte ich, also es kann ja nicht angehen, du wirst irgendwie verfolgt. Mhm. Also man beobachtet dich. Ich meine, ja. Du hast wahrscheinlich, der du selbst öfters mal Leute beobachtest, auch ein Auge, wenn man dich beobachtet. Ne? Das hast du sicher ganz gut schon im Blickwinkel. Richtig, aber diese Leute kennst du nicht und die kannst du auch nicht einschätzen. Mhm. Wenn du in einem Lokal bist, da gibt es gute Leute, die kommen mit Anzügen rein. Mhm. Es gibt auch Leute, die kommen einfach nur mit Jeans rein. Trinken auch Wasser und stehen da, du kannst das einfach nicht unterscheiden. Wie oft in der Woche bist du denn zu diesen Versammlungen gegangen? Zweimal in der Versammlung und jeden Tag eine Stunde Bibelstunde. Jeden Tag eine Stunde Bibelstunde. Richtig. Würdest du so ein hartes Wort gebrauchen, wie ich es auch gebraucht habe letzte Woche, der Gehirnwäsche? Genau, das ist es. Denn schau mal, ich kriegte das ja ganz schnell raus, dass da also irgendwas nicht stimmte, dass einer hinter mir her war. Mhm. Aber wenn einer nicht so wie in meinem Bereich oder deine Wenigkeit nicht so gut bewandert ist, dann glaubst du letztendlich, dass du beobachtet wirst. Mhm. Also dass da irgendwo eine höhere Gewalt ist, die sieht das. So, deine Aufgabe war jetzt, ein Mädchen da rauszuholen. Wie alt war dieses Mädchen? 16,5. Und wie lange war das Mädchen schon bei den Zeugen Jehovas? Ein halbes Jahr. Auch ein halbes Jahr. Also ich schätze mal, die hat also nicht definitiv gesagt, wie lange sie, aber ich gehe vom halben Jahr aus, weil ein halbes Jahr das Mädchen ja auch von den Eltern weg war. Dir ist es dann gelungen, ganz nah an das Mädchen heranzukommen, in die Gruppe gar hineinzukommen, in der sie sich auch befand? In der Versammlung. In der Versammlung. Wir haben ja Königreich. Ja. Und in der Versammlung wird ja zweimal Gottesdienst abgehalten. Nun kann ich mir vorstellen, dass es ausgesprochen schwierig ist, A, mit ihr erstmal Kontakt aufzunehmen und... Weil du nicht darfst. Bitte? Du darfst ja mit Frauen keinen Kontakt aufnehmen. Mhm. Wie hast du es denn dann gemacht? Also ich habe es ganz einfach, ich bin trotzdem hingegangen, wir haben uns dann vor der Türe unterhalten und habe sie auch mal gefragt, ob wir nicht mal irgendwo hingehen können, Kaffee trinken und ich bin ja im Anfangsstadium, ich muss ja noch lernen und ja, das darf ich doch nicht und die sehen das doch. Ne? Also man darf, Zwischenfrage eben, in diesen Versammlungen dürfen Männer und Frauen nicht miteinander reden, auch nicht in den Pausen und danach. In den Pausen darfst du reden, du darfst aber nicht mit einer Frau alleine weggehen. Ah ja, ich verstehe. Hm. Also du hast versucht, aber Männer zu Männer und Frauen zu Frauen. Du hast das Mädchen versucht, dann doch rauszubekommen. Ja, und du hast, seid ihr dann auch schon mal irgendwie was trinken gegangen oder habt ihr euch alleine getroffen? Wir sind dann zum Kaffee gegangen. Mhm. Und was dann passierte, dass sie dann am nächsten Tag im Königreich reinkam und wurde dann direkt verachtet. Was heißt denn Königsreich? Das ist also die so eine Kirche. Mhm. Ja. Und da wurde sie gleich empfangen und wurde gleich separat im Raum genommen und wurde dann, was sie also mit mir gemacht hätte und mit mir besprochen hätte und solche Sachen, da wurde für mich das eigentlich ein bisschen gefährlich. Mhm. Hatten die schon Misstrauen gegen dich? Ja. Ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis du das Mädchen rausgezogen hattest? Da war ich ungefähr ein halbes, ja nicht ganz ein halbes Jahr. Also. Ach, du warst wirklich ein halbes Jahr damit beschäftigt dann? Ja. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, das Mädchen zu überzeugen. Denn du musst ja letztendlich auch Zugang zu dem Menschen gewinnen, der in den Fängen einer solchen Sekte ist. Ja, das war nachher, Jürgen, ganz einfach gewesen. Ich habe sie dann nochmal, obwohl sie da schon in Kritik war, und dann habe ich sie nochmal versucht, weil wir haben dann die gleiche Strecke mit der Bahn genommen. Und dann habe ich so einfach gesagt, komm, hier sieht uns keiner. Was will der da oben? Der sieht halt auch nicht alles. Und dann habe ich sie halt eben im Taxi gesetzt und habe sie dann gezielt weggebracht. Ich hatte aber vor dem schon mit den Eltern gesprochen, dass die Aktion jetzt über die Bühne geht. Und wo hast du sie hingebracht dann mit dem Taxi? Wir haben uns dann in absehbarer Nähe getroffen, will jetzt hier nicht die Ortschaft nennen. Und da haben die Eltern sie dann übernommen. Und das war natürlich da schon die riesengroße Katastrophe. Inwiefern? Weil das Mädchen also total abhängig war von der Sekte. Und sie wollte also immer wieder in der Sekte rein. Und es musste also was geschehen. Und ich habe dann den Eltern gesagt, dass es eine Sekten-EV gibt. Und sie möge sich so schnell wie möglich, sie haben ja auch rund um die Uhr Dienst, so schnell wie möglich dort wenden. Wie ist die Sache? Mädchen. Ja, wie ist die Sache dann ausgegangen? Die Sache ist so ausgegangen, dass ich also mit den Angehörigen noch gesprochen habe und dass die Zeugen Jehovas da mehrmals aufgekreuzt waren. Was ist aus dem Mädchen geworden? Das Mädchen hat zwar noch, so wie ich noch vor ein Jahr mit den Eltern telefoniert habe, hat das Mädchen eigentlich das ganz gut jetzt verkraftet. Aber die innere Unruhe ist noch da. Also sie braucht sehr lange, um da drüber wegzukommen. Hat man dich in irgendeiner Weise auch noch versucht zu behelligen danach? Du wirst nicht glauben. Ich hatte den Eindruck, dass ich auch beobachtet werde. Ja. Nur man konnte mir nichts anhaben. Ja. Also du hast Einblick genommen schon in die Strukturen von den Zeugen Jehovas. Richtig. Und kannst von dieser Warte heraus und von deinem Wissensstand heraus auch nur warnen. Ich kann wirklich nur warnen, wenn, ich meine, es gibt ja viele Sekten, negative, ich meine, ich kenne keine positive Sekte, man sollte sich, wenn man schon da, dann sollte man sich wirklich mit einer Sekten-EV in Verbindung setzen. Lieber Erwin, danke für den Anruf und für die Schilderungen und auch danke für die Warnung. Ja, ich denke, das muss mal gesagt werden. Mit Sicherheit, ja. Denn es ist, Jürgen, noch ganz kurz, es ist ja nicht nur, dass jetzt einer vom Dach springt. Es sind viele Dunkelziffer, die sich umgebracht haben, wo keiner weiß. Was man nie erfahren wird. Und was du auch nicht erfahren wirst, dass viele in LKHs landen, das ist ja auch alles Geld. Ja, natürlich. Ja. Okay, ne? Erwin, alles Gute. Jürgen, ich auch. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Magda. Magda ist 22 Jahre alt. Ja, hallo. Hi. Mein Thema ist, ja, ich habe eine Beziehung, das ist eine Beziehung, eine Affäre zu einer verheirateten Frau. Und sie ist eigentlich auch meine beste Freundin seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ist sie in deinem Alter? Nein, die ist 29 und ich bin 22. Und, Wie lange, also deine beste Freundin seit 5 Jahren? Genau. Und seit wann läuft die Affäre? Seit kurz vor Weihnachten, also 2 Monate. Ganz frisch. Wie kam es denn dazu, wenn man so lange mit jemandem befreundet ist, dass das dann sich umentwickelt oder weiterentwickelt zu einer Liebesgeschichte? Ja, ich habe mich vor einem Jahr so bei meinem Freundeskreis geoutet, dass ich halt lesbisch bin. Und ja, irgendwann mal sagte sie, ja, sie wird es auch gerne mal ausprobieren und ja, und irgendwann mal kam es dann so weit. Warst du denn so heimlich eigentlich früher auch schon in sie verliebt? Es ist ja oft so, dass man Freundschaften hat, oder Freunde, in die man auch eigentlich verliebt ist, oder sich aber nicht traut. Ja, genau. War das so bei dir auch? Ja, genau. Hast du denn den Eindruck, dass sie auch auf jeden Fall bisexuell ist? Oder war das für sie nur so eine einmalige Geschichte mal? Ja, das ist jetzt schwer einzuschätzen. Ich meine, sie ist verheiratet seit fast 10 Jahren. Sie hat eine Tochter von 8 Jahren. Und Also sie sagt, sie versteht es im Moment nicht. Sie muss es erstmal mit sich selber vereinbaren. Sie versteht sich selbst nicht im Moment. Genau. Mhm. Habt ihr denn mehrmals schon Sex miteinander gehabt? Ja. Ja. Mhm. Und jedes Mal, also nach 2-3 Tagen hat sie dann immer wieder gesagt, nee, wir müssen damit aufhören, weil ich bin verheiratet und alles. Währenddessen, ich meine, man hat ja ein Gefühl, wie der andere so drauf ist. Hast du das Gefühl, den Eindruck, dass ihr das schon Spaß macht, wenn ihr sexuell miteinander verkehrt? Ja. Also sie liegt nicht da wie ein Bügelbrett da und sie hat auch... Sie fühlt da schon was bei und das ist ja jetzt doppelt so hart, weil im Moment hat sie auch im Moment totalen Beziehungsstress mit ihrem Mann. Mhm. Und denkt auch an die Scheidung und alles und ich weiß einfach nicht, was ich da machen soll. Das ist immer ziemlich schwierig. Mhm. Du würdest gerne eine Beziehung mit der Frau haben? Ja, schon. Das heißt, dass du richtig schon groß und heftig verliebt bist? Könnte man so sagen, Diese sexuelle Begegnung, hat die das jetzt das Ganze nochmal so gepusht, deine Gefühle der Frau gegenüber? Mhm. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und du sagst, dass sie Beziehungsstress hat, dass also diese Ehe gar nicht mehr in Ordnung ist. Ja, das, was ich so mitkriege, ist halt so, dass sie sich andauernd streiten und da läuft es einfach nicht mehr. Mhm. Und sie hat schon mit mehreren drüber gesprochen, mit ihrer Schwester und allem. Mhm. Und die haben ja auch alle zur Scheidung geraten. Ja. Bist du ein ungeduldiger Mensch generell? Nee, es geht. Ich frage das nämlich deshalb, weil eigentlich wäre es, glaube ich, ganz ratsam, wenn du dich etwas jetzt zurücklehnst und erstmal abwartest und die Dinge sich entwickeln lässt. Mhm. Wichtig ist ja, was jetzt in deiner Freundin vorgeht, was sie empfindet, auch was ihre sexuelle Identität angeht, ob sie da vielleicht eine Korrektur vornimmt in sich. Und ganz wichtig ist ja, wie deine Freundin sich entscheidet in Bezug auf ihre Beziehung. Mhm. Und vielleicht sind die Karten in einem halben Jahr ganz anders gemischt und ihr nähert euch wirklich an. Also ich glaube, das Falscheste, was du tun könntest, wäre, sie jetzt unter Druck zu setzen, dass sie sich schneller irgendwie entscheiden soll. Ja. Wenn du mit der Situation leben kannst, erstmal jetzt vielleicht noch das fünfte Rad am Wagen zu sein. Kannst du das eine Weile? Hältst du das aus? Ja, ich glaube schon. Ja? Werde ich wohl müssen. Naja, wenn dir sehr viel an der Frau gelegen ist, finde ich schon, dass man so viel Disziplin noch aufbringen müsste und erstmal abwartet. Wie oft seht ihr euch denn eigentlich? Ziemlich oft. Ziemlich oft. Telefoniert auch viel. Ich meine, wir spielen zusammen Handball. Ah ja. Mhm. Und das kommt auch noch dazu. Ja. Man sieht sich doch schon ein bisschen öfter. Mhm. Was hast du denn so gedacht, wie du dich so verhalten würdest, so in den letzten Tagen? Was hast du so für dich, welche Überlegungen hattest du? Eigentlich das, was du gesagt hast, einfach abwarten. Mhm. Mhm. Sie wird sich schon entscheiden. Mhm. Und man muss einfach akzeptieren, wie sie sich entscheidet. Ja, wenn es eine große Liebe ist zwischen euch beiden, wird sich der Weg schon finden für euch beide, bin ich ganz sicher. Gut. Liebe Magda, du hast einen schönen Namen. Ja? Ja, der klingt so schön alt. So klassisch klingt der Magda. Magda, ja, eigentlich Magdalena. Ja, aber Magda finde ich auch gut. Viel Glück dir und der Liebe, eurer Liebe. Ja, dir auch bei deiner Sendung. Okay. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr und 6 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. We'll be right back. 1.35 Uhr, 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das wieder Fernsehen. Heute Nacht offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr mich ganz einfach anrufen wollt, dann macht es. Und zwar unter der Telefonnummer 0185 678 111. Und wenn ihr faxen wollt, dann geht das unter 0185 678 110. Es geht weiter mit Daniel und Daniel ist 26 Jahre alt. Hallo Domian, grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen, hi, dein Thema. Ja, mein Doppelleben sozusagen. Dein Doppelleben? Richtig. Was führst du denn für ein Doppelleben? Ich habe hier ein Doppelleben insofern, ich habe eine geregelte Arbeit. Mein Doppelleben ist das Weitere, also ich gehe der Prostitution nach. Wurde ja heute Abend oder diesen Morgen schon mehrfach angesprochen. Und wir hatten ja schon einen Callboy und eine Prostituierte. Ja, richtig. Und jetzt haben wir noch einen Callboy, oder was? Sieht aus. Aha. Wie arbeitest du denn? Ja, es kommt darauf an, nach Terminvereinbarung. Ich habe einen Arbeitsjob, also meinen Hauptjob, also von morgens um 6 bis mittags halb 3. Und dann so gegen 16 Uhr circa, je nachdem, nach Terminvereinbarung, weil ich auf Terminbasis arbeite. Was ist dein Hauptjob genau? Ich bin Lebensmittellaborant. Lebensmittellaborant? Okay. Ne? Also du untersuchst die Joghurt, also ob die auch schon in Ordnung sind? Unter anderem. Unter anderem, ja. Ob es links dreht oder rechts dreht oder sowas. So ungefähr. Die Kulturen, ne? Die Kulturen, ganz genau. Aber du wendest dich dann am Nachmittag einer anderen Kultur zu? Genau. Nämlich der Unterwelt quasi. Aha, nicht unbedingt der Unterwelt. Nein, aber natürlich nicht. Nein, so meine ich es auch nicht. Richtig. Ja. Gut, dann machst du auch Hausbesuche oder Hotelbesuche? Ja, richtig. Bei Männern oder Frauen? Eigentlich mehr, momentan sind es mehr Männer, es könnten auch mehr Frauen sein. Da ich bisexuell bin, also hält sich das die Waage oder sollte sich die Waage halten. Du selbst bist bisexuell? Richtig. Ja, wie lange machst du das schon? Ach, ich bin jetzt bei 5 Jahren. Fünf Jahre? Und wie lange arbeitest du dann bis in die Nacht hinein? Das kommt darauf an, wenn ich müde bin, mache ich nicht mehr so lange, aber so maximal so 23 Uhr so in etwa. Und wie viele Kunden bedienst du in der Regel pro Tag? Gäste, sagen wir mal dazu. Gäste, aber das kommt drauf an, meistens 2, meistens 4 am Tag. Also, aber das ist viel. Gott, halt nicht viel, aber also, finde ich schon, wenn ich mir vorstelle. Also ab 16 Uhr nochmal 4-mal Sex mit Orgasmus zu haben. Die Dusche habe ich starke Potenz, also das ist ungeachtet. Kriegst du jedes Mal einen hoch? Ja, eigentlich schon. Wie machst das du eigentlich das? Eigentlich was man dabei haben soll. Ne? Wie machst du das? Tja, wie mache ich das? Kommt drauf an. Also, ich fange an mit einer Massage, geht bis über, ja, was der Gast gerne haben möchte, je nachdem, beidseitig französisch oder einseitig. Alles läuft sich natürlich per Schuss. Und im Verkehr, wenn erwünscht. Nee, ich meinte jetzt, wie es dir gelingt, immer zu einer Erektion zu kommen, wenn du schon jetzt den 4. Kunden am Tag jetzt bedienst der Kunde dich vielleicht gar nicht sexuell sehr reizt. Wie machst du das dann so rein fantasiemäßig? Du musst ja gut, die Gedanken sind frei. Man denkt an irgendwas Schönes, an irgendwelchen Ort oder man hat schöne Bilder an der Wand, je nachdem, man räumt sich irgendwas zusammen sozusagen. Also es sind so Fantasievorstellungen. Genau. Porno im Kopf läuft ab und dadurch wirst du erregt. Mhm. Ja, bedienst du denn lieber Frauen oder lieber Männer? Ach, eigentlich beides, ja. Aber es ergibt sich so, dass meistens nur Männer zu mir kommen. Also. Mhm. Gibt es denn auch schon mal so Situationen, wo dann irgendein sehr unästhetischer Mensch vor dir steht und du eigentlich dir eher übel wird? Und sagen wir mal so, es kann vorkommen, oder ist auch schon passiert, ja. Aber wenn jemand von der Arbeit kommt, sei es jetzt jemanden, der im Büro sitzt oder, sagen wir mal, ein Bauarbeiter, je nachdem, und ja, unterschiedliche Leute und ja, dann sage ich, pass mal auf, ich ziehe dir schnell ein Handtuch, gehe ins Bad, in die Dusche, mache dich ein bisschen frisch und nehme ein Deo oder so und dann geht das schon. Aber manchmal ist es ja mit der Dusche eben auch nicht getan, ne? Richtig. Es gibt ja Menschen, die einen völlig abtören. Ja gut, das ist ja beide Sympathie entscheidend. Gab es schon mal den Fall, dass du gesagt hast, nee, ich kann mit Ihnen leider nicht, tut mir leid? Ja, das kommt schon vor. Das kommt auch vor. Was kostet es bei dir pro? Kommt darauf an, also 150 Mark aufwärts. 150 Mark, also liegt eine Massage mit Handentspannung. Ja. Circa maximal eine halbe Stunde plus minus. Ja. Und ja. Ja, unser erster Anrufer vorhin erzählte was von 500 Mark. Da muss das aber richtig zur Sache gehen. Ja, das kann man nicht vorstellen. Also, ich habe früher mal im Club gearbeitet, da lagen die Preise so ähnlich. Nicht bei 500 Mark, aber so 250 Mark in etwa. 500 Mark, das ist schon ein bisschen was mehr Edleres, aber die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber dann musst du finanziell ja auch ganz gut in die Runden kommen, ne? Wenn du deinen Hauptjob hast und jeden Abend dann noch 4 Leute bedienst, kommt ja eine ganze Menge Kohle zusammen. Ja, kann man schon sagen. Hast du denn vielleicht ein bisschen auf freierem Fuß oder schaffst dich halt irgendwas an. So. Wie machst du das? Schaffst du dir was an oder lebst du sehr luxuriös und sehr verschwenderisch? Teils. Verschwenderisch eigentlich weniger, da ich eigentlich aus einem normalen Verhältnissen kam oder komme, mehr oder weniger. und spare mir halt so ein bisschen was an, leiste mir mal einen teuren Urlaub in die Karibik oder so. Und mit welchem Auto fährst du vor, wenn du die Kunden besuchst? Also ganz normal. Ganz normal. Übererheblich klingen, also ich habe einen Golf. Ein Golf, ich wollte gerade sagen, ein Golf. Mit einem Golf fährt er vor. Annoncierst du auch in Zeitungen oder wie machst du auf dich aufmerksam? Ja, ich bin zum Beispiel in der First, einschlägige Zeitung oder die Du und Ich. Was das sind Schulzeitungen, ja klar. Ja, genau. Ja. Oder, ja, so zum Beispiel oder eine ganz normale Tageszeitung. Mhm. Und so. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich kenne es aus Amerika, ich bin Halbamerikaner. Mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter Deutsche. Da war ich vorher aufgewachsen. Und in Amerika gibt es auch Prostitution. Man sagt zwar, es gibt keine Prostitution, aber die gibt es. Es war illegal, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war vor zwei Jahren, letztes Jahr beziehungsweise in Kalifornien, und da ist zum Beispiel Santa Monica Boulevard, ja, ist ja am Tag über eine ganz normale Einkaufsstraße, und in der Nacht, so circa gegen Abend, so 19, 20 Uhr, ist da High Life mehr oder weniger. Da gehen halt eben, man sieht schon, dass da einiges los ist. Ja. Und insofern... Ist das am Anfang schwer gefallen, so die ersten Schritte zu machen in dieses Geschäft? Ach, eigentlich weniger, weil ich habe immer gerne mit Menschen zu tun gehabt, schon immer eigentlich. Und der gewisse Kick dabei ist halt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, Sex für Geld, aber eigentlich ist es dann so, man lernt halt unterschiedliche Leute kennen, unterschiedliche Gesellschaften. Also ich hatte ja gerade das Thema angesprochen der Erektion, was mich ja immer bei Leuten, also bei Callboys, fasziniert, dass die das so können. Und letztendlich kann ich mir nicht vorstellen, wie es funktioniert, aber ihr erzählt es ja alle, also funktioniert es auch. Bist du schon mal auf die Idee gekommen oder tust du es gar? Arbeitest du mit Viagra? Nee, da bin ich noch zu jung für. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ich glaube, im Alter hat das, glaube ich, nicht so sehr viel zu tun. Hätte ja sein können, dass du dadurch dann immer ein gutes Standvermögen bekommst. Nee, nicht. Das nicht, ist es nicht verlockend, wenn das so gut läuft, dass du sagst, ach, ich lasse diesen Lebensmittelchemiker-Job sein und mache nur noch solche Sachen? Nee, weißt du, das ist einfach so. So ein Job ist einfach nur auf Zeit. Noch bin ich 26, mach mal mit 35, wird dann die War's Grenze dann? Ja. Als Mann nicht mehr so gefragt. Kommt darauf an, auf welcher Basis. Ja. Aber das ist ja diszipliniert von dir, ne? Es könnten viele, viele Jungs in deinem Alter sagen, dann auch kommen. Pfeif auf den Job, ich ziehe richtig Kohle ab, lebe jetzt erstmal gut, stehen aber wahrscheinlich dann, wie du auch sagst, dann mit Mitte 30 da und haben nichts. Ne? Richtig. Ja, da müssen wir uns dazu abwägen, es gibt viele Eintagsfliegen. Ja, viele sehen nur die Kohle, aber es muss auch ein bisschen das Menschliche rüberkommen, weißt du? Und nicht jeder, wo jetzt meint, ich mache jetzt viel Geld oder das ist der einfachste Weg, viel Geld zu verdienen oder an Geld ranzukommen. Sondern man muss auch ein bisschen auf die Leute eingehen können. Es gibt auch Leute, die haben keine Problemfälle. Hast du denn auch schon mal sowas richtig Mieses erlebt in all den Jahren mit einem Kunden? Eine Kundin? Weniger. Ich bin auch sehr vorsichtig. Als du damit angefangen hast, oder auch jetzt, wie sieht denn das so in deinem Freundeskreis aus? Sprichst du darüber? Weniger. Also ich habe, sagen wir mal, maximal 3 bis 5 gute Freunde, die wissen das. Und die kommen damit eigentlich ganz gut klar. Die sagen sich, okay, wenn du Interesse hast, mach das weiter. Oder. Und wie ist das so mit Beziehung? Hast du einen Freund oder eine Freundin? Also ich habe eine Freundin, ja. Die weiß es nicht. Die weiß es nicht? Die weiß es nicht, ja. Ich hatte schon früher eine Beziehung, also 2 früheren Beziehungen, da habe ich es erwähnt. Und meine erste damalige Freundin, die kam damit anfangs klar, aber damals dann... Also Daniel, da führst du ja im Prinzip ein Doppel-Doppel-Leben. Einmal, ne, was deine berufliche Tätigkeit angeht und dann auch noch das geheime Leben deiner Freundin gegenüber. Wie lange bist du mit der Frau zusammen schon? Wie bitte? Wie lange bist du mit der Frau schon zusammen? Ein bisschen länger als 4 Jahre. Auch 4 Jahre schon? Und die weiß das überhaupt nicht? Nee, ich war auch damals bei der Ilona Christen in der Talkshow, die wurde am 22. Januar ausgestrahlt und... Saßt du hinter der weißen Wand oder wie? Nee, das war die Lucy. Aber dann... Meine Kleptomanin. Ja gut, aber dann hat man dich doch erkannt, wenn du da... Ich hatte eine weiße Perücke auf, hab einen Schnauzbart gemacht. Ach so. Das war dann eine Maske, das haben die sehr gut gemacht. Hast du denn nicht ein tierisch schlechtes Gewissen deiner Freundin gegenüber? Teils, ja. Wie erklärst du dir denn, ihr denn, du bist doch dann ganz viel unterwegs immer abends, wo du dich aufhältst? Ja gut, es gibt halt diese Ausreden, die ich versuche zu finden, die zwar nicht immer klappen, weil es widerspricht sich dann manchmal so, aber naja, ich weiß nicht so ganz. Irgendwo in meinem Inneren denke ich mir schon, warum kann ich nicht sagen, aber... Allerdings, ja. Ist sie denn nicht irgendwie misstrauisch mal geworden durch irgendwas? Wie bitte? Ist sie nicht irgendwie mal misstrauisch geworden? Ja, sicherlich schon, aber ich versuche dann irgendwie dann klar, ich will jetzt sagen, eine Lüge zu finden. Ich stelle mir dieses Leben aber nicht angenehm vor. Es ist teilweise auch sehr unangenehm. Ja. Also einmal generell, so generell, was das Gewissen angeht. Denn was die, du musst ja auch ständig mit der Zeit, mit deiner Zeit jonglieren. Ne? Da mache ich das, da mache ich jenes. Wie geht das denn, wenn du jetzt vier Leute bedient hast, vier Kunden bedient hast, und dann will deine Freundin auch noch abends mit dir schlafen? Geht das? Das geht, ja. Gut, wenn es mal nicht klappen sollte, dann habe ich halt einen schlechten Tag gehabt, dann war einfach mal so, mich nicht gut drauf oder irgendwie dann... Also, ich will dir sagen, wenn ich dein Freund wäre, deine Freundin, ist ja wurscht, und würde dieses nach vier Jahren rauskriegen, ich glaube, ich würde denken, du bist das absolute Arschloch. Hm. Ich glaube, es ist viel einfacher, sich vielleicht mit so etwas zu arrangieren, wenn man da mit ganz offenen Karten spielt, als wenn man im Nachhinein dann so einen Betrug erfährt. Und vielleicht erfährst du es wirklich irgendwann. Hast du da nicht Angst, dass es doch auffliegt und dein ganzes Glück und all das, was ihr euch vielleicht auch aufgebaut habt, dann ab dafür weg ist? Sicherlich, ja. Ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht. Mhm. Ja. Aber weißt du, anfangs war es halt so, man lernt sich kennen, man weiß nicht, ob die Beziehung bestehen bleibt. Mhm. Und dann, wenn, sagen wir mal, ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr vergeht, und damit ihr es rausdrückt, ist doch das selber, wenn man es nach vier Jahren damit rausdrückt. Man muss es im Prinzip relativ schnell machen. Jeder Monat, der vergeht, verkompliziert die ganze Angelegenheit und macht die Hürde immer noch höher. Aber du bist entschlossen, weiter geheim zu leben. Insofern ja. Das finde ich aber sehr heikel von dir. A, dass du auftrittst im Fernsehen, auch wenn du verkleidet bist. Mhm. Ich finde es auch heikel von dir, dass du jetzt hier bei mir angerufen hast. Stell dir mal vor, deine Freundin erkennt dich an der Stimme jetzt. Ja, ich hoffe nicht. Ja, das kann doch passieren. Ist doch Wahnsinn eigentlich. Womöglich, ja. Daniel. Oder willst du es vielleicht auch? Irgendwie, dass es rauskommt? Eigentlich nicht, ne. Jetzt klingelt der nächste Kunde. Aber wir haben sehr lange miteinander geredet. Das war sehr interessant. Jo, danke. Daniel, mach's gut. Danke, ciao. Tschüss. Das muss ja doch schnell ans Telefon gehen. Steffi, hoffentlich war es nicht die Freundin. Mensch. Oder vielleicht doch, damit sie Bescheid weiß. Steffi, 24. Ja, hallo Lumia. Ja, hallo Steffi. Ich bin aber nicht die Freundin. Nee, du bist nicht die Freundin. Nein. Es geht darum, worüber ich mit dir reden möchte, ist, dass ich den Sozialstaat Deutschland nicht so ganz verstehen kann. Mhm. Also ich bin 24, habe vor vier Jahren eine neue Herzklappe bekommen, habe seit dem zweiten Lebensjahr eine Colitis ulcerosa. Das ist eine Darmkrankheit? Das ist eine Darmkrankheit, ja. Ganz genau, die nach mehreren Jahren halt zum Krebs wird. Den Dickdarm habe ich mir vor zwei Jahren rausnehmen lassen, hatte dann für drei Monate einen künstlichen Ausgang. Der wurde jetzt auch zurückverlegt. Mhm. Also hast du mit deinen 24 Jahren schon verdammt viel mitgemacht? Ach ja, ja. Ja, finde ich schon. Ja, es geht. Ich habe mich aber, glaube ich, ganz gut gehalten. es ist halt so, dass ich halt irgendwie, ich hatte eine Lehre angefangen beim Rechtsanwalt. Die musste ich dann halt durch diese ganzen Krankheitsgeschichten abbrechen. Mhm. Und ich bekomme überhaupt keinen Job. Irgendwie, ich habe einen Schwerbehindertenausweis von 80%, bin dadurch auch vom Arbeitsamt schwer vermittelbar, und wenn ich mich irgendwo vorstelle oder so, dann wird ja auch gefragt, ja, wieso haben Sie denn nicht gearbeitet oder so, dann muss ich denen das ja erzählen. Mhm. Ja, und dann. Aber das ist doch nichts Ehrenrühriges, wenn man sagt, man hat eine solche Krankheit überstanden und will jetzt wieder arbeiten. Rümpfen die dann die Nase, dass du so viel krank warst oder wie? Ja, zum Beispiel. Und auch wenn dann noch fragen, ob ich einen Schwerbehindertenausweis habe, das ist ja nicht immer vom Vorteil, ne? Mhm. Also es ist ja so, dass man dann halt auch, wenn man jetzt Arbeit hat, dann hat man ja mehr Urlaubszeiten und mehr Freiraum und so. Und deswegen... Also im Moment sieht das so aus, dass auch was die Herzgeschichte angeht, dass du da relativ fit wieder bist. Mhm, ja, ich muss zwar noch mal rein, ich muss noch mal operiert werden am Herz, aber ja, das kann mir jetzt noch so zwei Jahre halten, wenn ich Glück habe. Ach so, und dann muss es nochmal operiert werden. Ja, dann kriege ich nochmal eine neue. Ich habe jetzt so eine Schweineklappe, nennt man das, weil ich damals sagte, dass ich schon ganz gerne ein Kind haben möchte. Mhm. Und dann habe ich halt diese Klappe bekommen und bekomme dann halt demnächst eine andere. Ist das nicht auch sehr ungewöhnlich für dein Alter, eine solche Herzkrankheit zu haben? Ich frage das, ich weiß es nicht. Ja, eigentlich schon, aber es kann, ich wusste es auch nicht, dass es wohl irgendwie jedem Menschen passieren kann, dass es wohl jeder bekommen kann. Also im Klartext, aber du würdest sehr gerne arbeiten oder würdest auch gerne nochmal eine Lehre machen, ist das richtig? Ganz genau. Und du kriegst aber nicht die Chance dafür. Ganz genau. Du stehst da und sagst, ich will, aber man lässt dich nicht. Genau. Mhm. Und musst widerwillen letztendlich Sozialhilfe kassieren. Ja, genau. Mhm. das ist, also ich verstehe es auch nicht, weil wenn ich zum Beispiel im Arbeitsamt sitze, da sind so viele, ich kann da jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren, würde ich auch nicht machen, die sagen irgendwie, ja, ich gehe hin, wenn ich arbeite, kriege ich vielleicht 400 Mark mehr und gehe dann lieber zum Arbeitsamt und gehe dann halt schwarz arbeiten oder so. Und ich gehe dann und sage, ich möchte arbeiten, aber ich kriege nichts. Du möchtest arbeiten und bist auch bereit, vielleicht sogar ein bisschen weniger zu verdienen, als die Sozialhilfe ausmacht. Ja, natürlich, ich kriege ja nicht viel. Kriegst nicht viel, ja. Dann hatte ich auch schon gesagt, dass ich gerne Fußpflege machen würde, weil ich kann mich dann später, wenn ich wirklich irgendwann mal ein Kind haben sollte oder nicht so oft arbeiten kann, dann kann ich mir das ja einteilen. Und das kostet circa 2.500 Mark mit diesem Koffer und das zahlt mir kein Mensch. Ist das ein Lehrberuf, Fußpflege? Ja, also 2 Jahre würde das ausgebildet werden in Augsburg. Das kostet aber dann 10.000 Mark, das zahlt keiner, dann ist es aber staatlich anerkannt. Und man kann es noch 3 Monate machen, da kostet das dann auch 2.500 Mark und ja, das ist dann halt nicht staatlich anerkannt. Du wärst schon zufrieden mit der letzten Variante. Ja, natürlich. Und es kostet 2.000 Mark und das zahlt keiner. Ganz klar. Das ist ein Ding. Dafür zahlen die dann lieber, weiß ich, wie lange Sozialhilfe, der Staat. Ja, oder irgendwelche Zuschüsse. Genau. Naja, es hängt an so vielen Ecken und Enden schief. Und das sind so viele Ungerechtigkeiten in diesem System. Ja. Das höre ich hier ja auch immer wieder. Und du bist wieder mal so ein Beispiel jetzt dafür. Wie viele Anläufe hast du denn schon unternommen, irgendwie irgendwas zu machen, was dir Spaß macht? Oh, ich habe irgendwann aufgehört, immer zu zählen. Waren wirklich schon viele Dinge. Also das ist ja auch so, dass ich mich jetzt nicht nur auf Fußpflege fixiert habe, weil es wäre ja Blödsinn. Aus welchem Umkreis rufst du eigentlich an? Aus welcher Gegend? Aus Essen. Aus Essen, also Ruhrgebiet. Ich frage das jetzt nun mal so, vielleicht hört uns ja doch irgendjemand zu, ein Arbeitgeber, der Interesse an dir hätte. Weil welche Bereiche würden dich denn noch irgendwie anmachen, wo du sagen würdest, das würde ich gerne machen, da würde ich lernen oder würde ich gerne arbeiten? Also was ich ja überhaupt nicht so gerne machen würde oder so, wäre halt einfach nur starr im Büro sitzen oder so. Weil wenn, dann möchte ich schon ganz gerne, ja, ich sag mal, mit Menschen zu tun haben oder so. Ich muss sie schon sehen und mich auch mit denen persönlich unterhalten können. Nur so, weiß ich nicht, ich wollte damals auch mal Logopädin machen oder Physiotherapeutin oder so, aber ich muss jetzt halt gucken, was ich schaffe und was nicht. Ja, was für einen Schulabschluss hast du? Realschulabschluss. Und gesundheitlich bist du schon eingeschränkt, also kannst auch nicht alles machen, ne? Was körperlich zu anstrengend ist, oder? Ja. Also so schwer schleppen oder so. Ja. Dürfte ich dann doch nicht. Mann, das ist wirklich immer traurig, wenn man das hört. Da ist jemand, der in den Startlöchern steht quasi und sagt, ich will, obwohl ich krank bin und viel hinter mir habe und man gibt ihm keine Chance. Ne? Ganz genau. Dieses letztendlich würde ja auch deiner Gesundheit und deiner Genesung auch noch zugutekommen, ne? Wenn man eine Aufgabe hat, Erfolgserlebnisse hat und eine Tätigkeit nachgeht, die einem Spaß macht. Ne? Ja, weil es ist, man gewöhnt sich ja auch. Klar, an, natürlich. Wenn man ja den ganzen Tag zu Hause ist. Und man hat auch irgendwann auch nicht mehr den Nerv, irgendwie sich aufzurappeln und zu sagen, ich gehe jetzt einen Job suchen. Ich wünsche sehr, dass sich irgendetwas tut. Vielleicht, die Chancen sind sehr gering über uns hier oder auf jeden Fall dann irgendwie anders, vielleicht auch über das Arbeitsamt oder über irgendjemand, der in deinem Umfeld da agiert. Ja, wäre mal schön. Ich drücke dir alle Daumen, Steffi. Ja, ich danke. Tschüss. Okay. Tschüss. Hey. 14 Jahre alt und sie heißt Lena. Ja, hallo? Ja, Lena. Ja, hallo. Also ich habe folgendes Problem. Also ich bin in jemanden verliebt, der heißt Marco und ist 17. Marco? Ja, Marco. Aha. 17 ist der? Ja. Ja. Und ich bin 14. Und das Problem ist, er ist keine Jungfrau mehr und er findet mich zwar auch ganz hübsch und super nett und so, aber er wollte halt nichts von mir, weil ich halt so jung bin und da denkt er halt, ich bin... Also noch Jungfrau. Ich bin ja auch noch Jungfrau. Du bist auch noch Jungfrau. Also du bist ihm zu unerfahren. Ja, genau. Und da habe ich... Und woher weißt du, dass er keine Jungfrau mehr ist? Kein Jungmann mehr ist? Also es ist der beste Freund von meinem Ex-Freund. Und also ich habe dann doch schon so ein paar Storys von meinem Ex-Freund von ihm gehört. Also es soll so ein ganz schlimmer Finger sein. So nur eine Nacht oder so. So einer ist das. Ja, und da habe ich halt... Ich habe heute Nachmittag mit ihm telefoniert. Ja. Und naja, da hat er auch gesagt, er hätte Interesse an mir, aber halt, weil ich zu jung bin, da habe ich halt gesagt, ich bin keine Jungfrau mehr. Hey, ja. Also du hast richtig, finde ich aber sehr mutig, du hast am Telefon quasi gesagt, du willst mit ihm eine Beziehung haben. Ja. Hast du so gesagt? Na, also ich habe so immer so ein bisschen um den heißen Brei drum her. Ja. Aber er konnte es schon kapieren, was du meintest. Ja, und da hat er dann so auch so, ich will jetzt nicht aus Scherz oder Ernst gemeint, hat er dann halt auch gesagt, ja, wenn wir, können wir uns ja mal sehen, dann verbringen wir eine heiße Nacht zusammen. Hat er so gesagt. Nur ich bin ja noch Jungfrau und da habe ich halt Angst, dass ich ihn enttäusche oder so. Ja, und dann jetzt hast du immer noch einen Bären aufgebunden und hast gesagt, oh, ich bin gar keine Jungfrau mehr. Ja, genau. Ich habe schon die knallharten Erfahrungen gemacht. Ja, so ungefähr. Ja, das ist natürlich nicht die feine englische Art, Lena. Mhm. Mann, jetzt hast du dem Jungen da was Falsches gesagt. Mhm. Du hast aber gerade mir erzählt, du hattest schon mal durchaus auch einen Freund, ne? Ich hatte schon mehrere Freunde. Freund, aber da ist es noch zu keinem richtigen Geschlechtsverkehr gekommen. Nee. Nee. Hast du denn, wie ist es überhaupt gekommen, dass du dich jetzt in diesen Typ, in den Marco, den 70-Jährigen, so verliebt hast? Ja, also wie gesagt, ist der beste Freund von meinem Ex-Freund. Mhm. Und da waren wir dann mal halt in der Disco oder bei einer Party oder so. Und dann haben wir uns halt kennengelernt. Mhm. Und naja, dann habe ich ihn ab und zu mal auf Arbeit gesehen und so. Wir haben dann auch ab und zu mal noch telefoniert. Mhm. Und meinst du denn überhaupt, dass das der Richtige für dich ist? Wenn ja, der schon so komisch drauf ist und sagt, wir verbringen dann mal eine heiße Nacht miteinander, kann ja sein, dass der dich gar nicht ernst nimmt, denn du wirklich noch zu jung für ihn bist. Ich weiß nicht, aber der ist so super süß, der hat so das gewisse Etwas und ich weiß auch nicht, zieht mich immer wieder zu ihm. Jetzt hast du ihm gesagt, du bist keine Jungfrau mehr. Wie soll es denn jetzt weitergehen, Mensch? Also, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich mir so überlegt, dass ich mich vielleicht irgendwie mal euch einen Kerl krall und dann mich von denen entjungfern lasse oder mich selber entjungfern hole. Lena. Also, das finde ich aber nicht gut. Naja, ich will ihn nicht verlieren und ich habe Angst, dass ich ihn enttäusche. Ich weiß, wenn also, die erste Variante, die werden wir schon mal ganz ausschließen. Nicht, dass du dir da irgendeinen Karl krallst, dass der dich entjungfert. Mhm. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. So sollte man nicht mit seiner Sexualität umgehen. Mhm. Da hast du keinen Spaß dran. Und nur für diesen 17-jährigen Marco sowas zu machen, finde ich nicht richtig. Mhm. Ich finde Folgendes richtig. Wenn Marco ernsthaft an dir interessiert ist, ne? Mhm. Soll der verdammt nochmal ein bisschen mal warten auf den Sex. Der soll sich erstmal ein bisschen um dich bemühen. Mhm. Triff dich mal mit ihm, macht mal was zusammen, geht mal ins Kino oder was trinken oder weiß ich was. Mhm. Und der soll dir erstmal ein bisschen zeigen, dass er dich wirklich mag und liebt. Mhm. Und dann ist das nämlich auch wert, mit dir zusammen zu sein. Mhm. Du sollst ja nicht einfach nur da sein, halt nur zum Spaß für ihn agieren. Ne? Mhm. Und je nachdem, vielleicht entwickelt sich ja so eine tolle Vertrauensebene, dann kannst du ihm ja sagen, hier, pass mal auf, ich habe damals ein bisschen geflunkert, weil ich gerne an dich rankommen wollte. Mhm. Und wenn er dich lieb hat, dann wird er schmunzeln und sagen, ach Lena, das macht überhaupt gar nichts aus, ist nicht schlimm. Mhm. Ich habe dich auch so lieb und wir können dann auch Sex haben, wenn du noch Jungfrau bist. Ja, nur das Problem ist halt, wie gesagt, er sieht super toll aus, also er ist wirklich ein Prachtkerl sozusagen. Naja, und das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht der Einzige, die auf ihn steht und halt, das sind doch wohl doch ein Wort dabei, mit denen er mal so eine Nacht verbringen könnte. Und wie gesagt, er ist ja so ein schlimmer Finger, der dann nur für eine Nacht oder so. Aber Lena, den kriegst du auch nicht rum und du wirst ihn auch nicht gewinnen für dich, wenn du ihn mal eine Nacht an dich ranlässt. Du möchtest ja gerne mit ihm richtig zusammen sein, so habe ich das ja verstanden. Na, also zu ihm habe ich gesagt, weil mein Ex-Freund, der läuft noch hinter mir her, und dann habe ich zu ihm gesagt, dass ich im Moment mit ihm keine feste Beziehung führe, also mit meinem Ex-Freund, und habe dann halt so angedeutet, dass ich jetzt nicht so, also nicht so fest jetzt wird er erstmal. Mhm. Und aber der darf nicht den Eindruck haben, dass Lena nur so eine leichte Beute ist, so ein Betthäschen. Naja. Ne, darum soll es doch auch gar nicht gehen. Mhm. So was deine Träume angeht, möchtest du ihn schon gerne so zu einem richtigen Freund haben irgendwann, ne? Ja, nur ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil... Mhm. Dann würde ich, wenn du das so klar siehst, auch die Finger von dem lassen, Lena. Na, das habe ich ja auch schon versucht, aber ich weiß nicht... Versuch doch mal erstmal so auf dieser Freundschaftsebene. Vielleicht nähert ihr euch ja doch an und vielleicht findet er dich ja wirklich ganz toll und ihr werdet ein Liebespaar, kann ja sein. Ja. Aber hier nicht einen anderen Kerl und selbst und Jungfer nur, um dich attraktiv für ihn zu machen. Nein, nein, das ist nicht gut. Mhm. Ha? Ja. Also schön langsam erstmal rangehen und nicht so viel Sex am Anfang. Okay. Okay. Tschüss, Lena. Okay, danke. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Luigi Rensinghoff. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Schlaft schön. Bis dann. Ciao.